SWR 2 Radioart Hörspiel. 1772 war die Uraufführung von Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel Emilia Galotti. Als Hörspiel wurde auch dieses Stück schon inszeniert, in den 50er Jahren, wie eben fast alle klassischen deutschen Theaterstücke. Das Anhören dieser Produktionen aus dem Archiv zeugt von einer vergangenen Zeit. Sie sind großartige Belege der Theatergeschichte und andersartiger Ästhetik. Für heutige Ohren und besonders für junge Hörer wirken diese akustischen Kunstwerke eher fremd und schwer verständlich. Die Neuproduktion der Klassiker heute ist nicht nur ein ehrgeiziges, künstlerisches Unterfangen. Hinzu kommt die berüchtigte Pisa-Depression im Land der Dichter und Denker. Das Ergebnis: eine öffentlich-rechtliche Bildungsoffensive. Zusammen mit dem MDR produziert der SWR 10 Titel der klassischen deutschen Theaterliteratur. Ziel ist es, die Preziosen unseres kulturellen Erbes auf möglichst unprätentiöse, ungezwungene Weise lebendig werden zu lassen. Die Hörspiele werden im Radio gesendet, aber sie erscheinen auch als Hörbuch-CDs in einer Box. Dies geschieht durchaus mit Blick auf den Literaturunterricht in der Schule. Die neuen Hörspielfassungen sollen dramaturgisch stringent und kompakt sein. Der Inszenierungsstil soll radiophon und untheatralisch sein, fern jeder Originalitätssucht und der Verfolgbarkeit der Handlung und dem Verständnis der Figuren dienen. Mit Emilia Galotti macht der SWR den Anfang des Projekts Klassik jetzt. Es folgen Goethes Stella, Schillers Die Räuber, Kleists Prinz Friedrich von Homburg und Woyzeck von Georg Büchner. Der MDR trägt bei Kabale und Liebe von Schiller, Der zerbrochene Krug von Kleist, Der Hofmeister von Lenz und die beiden Goethe-Werke Urfaust und Iphigenie von Tauris. Bis März 2007 sind alle Inszenierungen in SWR 2 zu hören. In der Emilia Galotti hören Sie heute Fritzi Haberland, Dörte Lisewski, Hans-Michael Rehberg und Max von Pufendorf. Gewalt. Gewalt. Wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti. Klagen, nichts als Klagen. Bittschrift, nichts als Bittschrift. Die traurigen Geschäfte. Und man beneidet uns noch. Das glaube ich. Wenn wir allen helfen könnten, dann wären wir zu beneiden. Emilia? Eine Emilia? Aber eine Emilia Brunelleschi. Nicht Galotti, nicht Emilia Galotti. Was will sie, diese Emilia Brunelleschi? Viel gefordert. Sehr viel. Doch sie heißt Emilia. Gewährt. Herr? Es ist wohl noch keiner von den Räten in dem Vorzimmer? Nein. Ich habe zu früh Tag gemacht. Der Morgen ist so schön. Ich will ausfahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten. Lasst ihn rufen. Sehr wohl. Ich kann doch nicht mehr arbeiten. Ich war so ruhig, bilde ich mir ein, so ruhig. Und auf einmal muss eine arme Brunelleschi Emilia heißen. Weg ist meine Ruhe und alles. Nach dem Marchese ist geschickt. Und hier ein Brief von der Gräfin Orsina. Der Orsina? Legt ihn hin. Meine teure Gräfin. Nun ja, ich habe sie zu lieben geglaubt. Was glaubt man nicht alles? Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber ich habe. Der Maler Conti will die Gnade haben. Conti? Recht wohl. Lasst ihn hereinkommen. Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? Was macht die Kunst? Prinz, die Kunst geht nach Brot.